Kapitel 3. Die Küchenuhr zeigt 3:15. Im Haus ist es ganz ruhig. Mama ist beim Einkaufen und Papa spielt Tennis, wie jeden Samstagnachmittag. Wo Paula nur bleibt, Mischa sieht sich um. Auf dem Küchentisch liegen eine Papiertüte und ein Zettel mit Mamas Handschrift. Sicher eine Nachricht für sie. Mischa liest. Liebe Mischa, in der Tüte ist Schokoladenkuchen. Außerdem kannst du Obst mitnehmen. Bring Paula und den Jungs auch was mit. Viel Spaß beim Baden. Bis später, Mama. Mischa freut sich. Mamas Schokoladenkuchen ist der beste. Aber woher weiß sie, dass wir die Jungs treffen, denkt sie, und steckt die Tüte mit dem Kuchen, eine Banane und einen Apfel in ihre Badetasche. Es ist wirklich komisch. Immer weiß sie alles. Da klingelt es an der Haustür. Na endlich! Mischa möchte schon loslaufen. Da sieht sie neben dem Herd Mamas Sonnenbrille. Sie hat sie vergessen. Wieder klingelt es, diesmal lauter und länger. Ja, ja, ich komme gleich, ruft Mischa. Sie nimmt die Sonnenbrille und packt sie zu den anderen Sachen in die Badetasche. Dann geht sie nach draußen. Da bist du ja endlich, sagt Paula. Die beiden Freundinnen nehmen sich in die Arme. Mischa setzt sich auf ihr Fahrrad. Komm, fahren wir los. Ich will noch vor den Jungs am See sein, sagt sie. Aber das ist nicht wahr. Sie will einfach nur weit weg sein, wenn ihre Mutter nach Hause kommt. Hey, warum so eilig? Sagt Paula. Hast du Angst oder was ist los? Aber Mischa fährt einfach los. Warte auf mich, ruft Paula und fährt auch los. Dein Daniel läuft schon nicht weg.